Erster wahrlich, in dieser Zeit werde ich das Schicksal von Juda und Jerusalem ändern. Zweiter, ich werde alle Völker versammeln und sie ins Tal Josaphat führen, um sie dort zu richten. Denn sie haben mein Volk Israel, das mein Eigentum ist, unter andere Völker zerstreut und mein Land aufgeteilt. Dritter, sie haben mein Volk verlost, einen Jungen für eine Hure gegeben und ein Mädchen für Wein verkauft, um zu trinken. Vierter, was wollt ihr von mir, Tyrus, Sidon und alle Gebiete der Philister? Wollt ihr euch an mir rächen oder mir etwas antun? Ich werde eure Taten sehr schnell auf euch selbst zurückfallen lassen. Fünfter, ihr habt mein Silber und mein Gold gestohlen und meine schönsten Schätze in eure Tempel gebracht. Sechster, ihr habt Menschen aus Juda und Jerusalem an die Griechen verkauft, damit sie weit weg von ihrer Heimat leben mussten. Siebter, wahrlich, ich werde sie von dem Ort zurückholen, wohin ihr sie verkauft habt, und eure Taten auf euch selbst zurückfallen lassen. Achter, ich werde eure Söhne und Töchter an die Menschen aus Juda verkaufen, und diese werden sie an die Sabäer, ein weit entferntes Volk, weiterverkaufen, denn der Herr hat es gesagt. Neunter, macht diesen Aufruf unter den Völkern bekannt, bereitet euch auf einen heiligen Krieg vor. Ermutigt die Krieger. Alle Soldaten sollen kommen und kämpfen. Zehnter, schmiedet eure Pflüge zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Lanzen. Auch der Schwache soll sagen, ich bin ein Held. Elfter, kommt schnell, alle Völker ringsum, zum Versammlungsort. Her, lass deine Krieger dorthin kommen. Zwölfter, die Völker sollen sich bereit machen und ins Tal Josaphat kommen, denn dort werde ich alle Völker ringsum richten. Dreizehnter, nehmt die Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet die Trauben, denn die Weinpresse ist voll und die Fässer laufen über, weil ihre Schuld sehr groß ist. Vierzehnter, viele Menschenmengen sind im Tal der Entscheidung, denn der Tag des Herrn ist nahe im Tal der Entscheidung. Fünfzehnter, Sonne und Mond sind dunkel geworden, und die Sterne leuchten nicht mehr. Sechzehnter, der Herr brüllt vom Berg Zion und lässt seine Stimme aus Jerusalem hören, so dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine sichere Burg für die Israeliten. Siebzehnter, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, der auf meinem heiligen Berg Zion wohnt. Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nie wieder betreten. Achtzehnter, an diesem Tag werden die Berge von süßem Wein tropfen, die Hügel von Milch überfließen und alle Bäche in Juda voller Wasser sein. Eine Quelle wird im Tempel des Herrn entspringen und das Akazientál bewässern. Neunzehntes, Ägypten wird zu einer Wüste werden und Edom zu einer trockenen Wüste, wegen ihrer schlechten Taten gegen die Menschen aus Juda, weil sie unschuldige Menschen in ihrem Land getötet haben. Zwanzigster, Juda aber wird immer bewohnt sein, und Jerusalem für alle zukünftigen Generationen. 21. Ich werde ihr Blut rächen, das noch nicht gerecht wurde, und der Herr wird auf dem Berg Zion wohnen bleiben.